built our home out on the slopes, Pompeii beneath she lay above. And how she haunted our home, how she haunted our home. And you were a god in my eyes, above the clouds, above the skies. You were a god in my eyes, you were a god. Walking through the town, showed me the statues underground. Said, just don't they look at peace? Sometimes I wish that was me. And I was the son you always had, tugging at your coat while you were sad. I was the son you always had. Yeah, I was the son you always had. Head up high, she would want you to, she would want you to, please. Just don't cry, hold your head up high, she would want you to, she would want you to. You said stay in the car and wait. Some things I have to say. Don't you know I miss her too? I miss her just as much as you. So my father and my son, as you end what she's begun, you'll lie patient by her side. With roses red, come lilies white. I was too young to understand. Flowers slipping from your hands. I was too young to understand. Yeah, I was too young to understand. Das waren Bears Den mit ihrem Track Above the Clouds of Pompeii. Die Band, ich schätze mal, sie kommt aus England, hat schon einige EPs veröffentlicht. Das Debütalbum Islands steht in den Startlöchern, erscheint Mitte Oktober und sie waren schon häufig im Vorprogramm, zum Beispiel von Mumford & Sons unterwegs. Und wie ihre großen Vorbilder klingen sie dann auch, zumindest hier bei diesem Track hier, Bears Den. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch von Purling Hiss. Die machen schönsten Indie-Schrammel. Lo-Fi 60s Pop. The Welts sind dabei, auch die sind sehr 60s-lastig. Dann gibt es aus Kanada Kakophonisches mit einer Band, die nennt sich Avec le Soleil Sortant de sa Bouche. Ebenfalls dabei gibt es noch so ein bisschen Indie-Zeugs mit Dead Rocks. Und hier aus Seattle S mit dem Track Like Gangbusters. I found that you'll find that this is not the way to. Das war eine Band mit dem Namen S, also wie der Buchstabe S, einfach nur gesprochen, geschrieben. Genauso natürlich Like Gangbusters, der Track gerade eben. Das Ganze vom Album Cool Choices, denn da verbirgt sich eine Dame namens Jen Ghetto, die kommt aus Tucson, Arizona und ist aber irgendwann nach Seattle gegangen, um dort Musik zu machen. Und erstmals mit einer Band namens Carissa's Weird. Da ist sie 1999 ist sie dort eingestiegen. 2003 war dann Schluss mit der Band. Seitdem macht sie Solo-Musik als S, hat schon diverse Platten aufgenommen, die ersten damals noch im eigenen Bedroom, Wohnzimmer, Schlafzimmer produziert und damals auch nur wirklich mit Gitarre und Gesang. Inzwischen hat sie mit Cool Choices, wie gesagt, ihr viertes Album am Start, da gibt es auch Schlagzeug und Bass mit dabei und das Ganze klingt wirklich wie in so einem Bandkontext. Ganz fies die Rückseite von dieser Platte, da ist nämlich ein Oberschenkel einer Frau zu sehen, der schon hier und da ein bisschen tätowiert ist und er wird gerade nochmal neu tätowiert. Direkt auch selbst gemacht sozusagen, also wie wenn man sich selbst Blut abzapfen würde, mehr oder weniger, also selbst tätowieren ist auch ganz cool, finde ich. Was wird tätowiert? Natürlich der Albumtitel hier, Cool Choices. Die Musik da drauf erinnert mich so ein bisschen an, was man so aus den 90ern kennt von Leuten wie Mary Timony oder ja, ihrer Band Helium oder auch Tanya Donnelly, also schönster Female Indie Pop hier auf dem Album von Cool, also den Album Cool Choices von der Band S alias ja, wie heißt sie noch hier? Jen Ghetto. Noch ein Track von ihr, und zwar Vampires. We'll be right back. Vampires werden hier besungen von Jen Ghetto und ihrer Band S. Das Ganze vom Album Cool Choices. Und als nächstes Musik aus Kanada mit Avec les Soleils Sortons et sa Bouche. Die kommen aus dem Hause Constellation, machen also entsprechend Instrumentalmusik. Das machen sie ziemlich gut auf ihrem Album Sabre Dust. Hier ein Hörerspiel über 7 Minuten lang. Also bleibt dran, es lohnt sich. Der Track ziemlich umwerfend, wie ich finde. We'll be right back. Das waren Le Soleil Sortant de Sabouche. Ja, dieser Bandname kommt nicht aus Frankreich, sondern aus dem französischen Teil Kanadas. Und diese Band hier hat gerade eben auf Constellation ihr Debütalbum veröffentlicht. Zaberdust, mit Ausrufezeichen heißt das Ganze. Die Musik da drauf sind eigentlich nur 4 Tracks, aber ja, der erste zum Beispiel in 4 Teile aufgeteilt. Face à l'instant. Davon hatten wir gerade den zweiten Teil, wo es ein bisschen krautrockig und postrockig zur Sache geht. In den Teil, der danach kommen würde, kommt dann noch mehr von diesem, ich sag nicht Gesang, aber diese Ahas, die im Hintergrund zu hören waren, also dieses stimmliche Untermalen. Das klingt da manchmal wie die Fusion mit irgendwelchen afrikanischen Stammesgesängen, wo sie sich so wirklich fast in Trance spielen. Ganz, ganz toll gemacht, wie ich finde. Und ja, tolle Platte hier. Selten so eine dynamische, großartige Platte in den letzten Jahren auf Constellation gehört. Vieles klang dort immer sehr, sehr ähnlich und nicht seicht, aber schon ein bisschen zu verkopft. Hier wird auch nicht mal wieder die Gitarren rausgeholt. Und das Ganze, ja, sind nur 4 Leute. Man denkt, das sind mindestens, 7, 8, die dort auf der Bühne zusammen musizieren oder im Proberaum. Aber nein, 4 Leute. Einer davon war früher mal bei Fly Panem dabei. Ein Seitenprojekt hier also. In diesem Fall mit Les Soleils sont dans les sabouches. Und von dieser tollen Platte noch ein Track. Und zwar Super Pastiche Fantastique. Auch dieses wieder in 4 Tracks, 4 Teile unterteilt. Davon haben wir den allerersten. Ist der erste Teil zu Ende von diesem Track hier, Super Pastiche Fantastique von Avec les Soleils Sortant des Sabouches vom Album Zaberdust. Ganz große Empfehlung hier für alle Freunde des gepflegten Post-Rocks, des vor allen Dingen besseren Post-Rocks. Ja, der nächste Herr, der rockt auch. Dead Rocks heißt eine Band. Ja, ziemlich cooler Titel, würde ich sagen. Dead Rocks, wer kann das schon von sich behaupten, dass der eigene Vater so ein richtiger Rocker ist. Dead Rocks in diesem Fall ist ein Projekt aus Dänemark, aber dann verbirgt sich wiederum ein Isländer. Snaver Nijal Albertsson heißt er, oder vielleicht auch ganz anders ausgesprochen, auf jeden Fall wird es halbwegs so geschrieben. Und der hat eine Platte veröffentlicht, Year of the Flesh, sein zweites Album. Gesanglich klingt er darauf so ein bisschen wie Joni Wolf, der Sänger von der Antiken Indie-Hip-Hop-Band Y. Hört selbst, hier kommt sein Track Cyber Bullies. end of the story. So no more lies. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben waren die großartigen, sensationellen, fantastischen Purling Hiss. Die Band ist zu dritt, kommen aus Philadelphia und haben gerade eben mit Wear Don eine ganz fantastische, großartige, tolle Platte veröffentlicht. Das siebte Album dieser Band. Und ja, man wird so ein bisschen verwirrt, wenn man sich die Diskografie von Purling Hiss anschaut, weil die ersten sechs Platten sind bei sechs verschiedenen Plattenlabeln erschienen. Jetzt Wear Don wieder mal bei Drag City, wo auch schon mal eine Platte erschien, dem Chicagoer Qualitätslabel. Track gerade eben hieß Sundance Saloon Boogie von Purling Hiss. Wie ich fand, ziemlich Neuseeland-lastig. Einer von vielen, vielen Einflüssen hier drauf. Der nächste hier vielleicht auch zu hören. Learning Slowly von Purling Hiss. Yeah, hip-hop along the way. As the crowd schönstes Verstärker Fiepen. Das war der Track Learning Slowly von einer Band namens Purling Hiss und deren neuesten Album Wear Done. Purling Hiss, ihr habt es gerade gehört, werden beeinflusst auf der einen Seite vom Neuseeland-Sound der 90er Jahre, also Flying Nun-Geschichten, The Chills, The Clean und so weiter und so fort. Kann man raushören, aber auch so ein bisschen britischer Post-Punk der frühen 80er und vor allen Dingen der SST-Back-Katalog ist so ein bisschen rauszuhören. Also eher Gitarren-Punk-Musik aus den USA, die Purling Hiss für sich gefunden haben und sozusagen ganz häufig rezitieren. Sie verneigen sich vor Neil Young, wenn es mal ein bisschen folky und ruhiger wird, da gibt es einige Tracks da drauf, aber vor allem grüßen auch die großen Firehose, also die Band um Mike Watt, wenn die Gitarren melodisch schwirren. Tolle Platte hier und ja, hinter dem Projekt, wie gesagt, drei Herren aus Philadelphia, Kopf des Ganzen ist ein gewisser Mike Polis, der scheint den Rock'n'Roll auf jeden Fall im richtigen, in der Mitte des Herzens zu tragen, auf der richtigen Seite sozusagen. Die Lo-Fi-Basher hier mit sicherlich ihrer bisher eingängigsten und zugänglichsten Platte. Weiterer Track hier zu hören mit dem komischen Titel Reptili Agenda. It's nowhere fast. Run from humanity. Ship at sea. Hungry mouthy. Close yours, you won't be fed. You're as good as dead. It's over, they said. My mind. Reptili Agenda, der Track gerade eben von Purling Hills von ihrem Album We Are Done. Produziert übrigens dieses Werk von Adam Granduchil, kennt man von The War on Drugs, da ist er der Kopf und Sänger der Band und hat auch ein gutes Händchen hier bewiesen als Produzent von Purling Hills. Mit Künstlern wie Ty Segall, White Fans oder Purling Hills gibt es in den USA gerade so eine kleine Indie-Ära, die sich nach oben spielt, die alle wirklich sehr gute Musik machen und hoffentlich demnächst viel, viel mehr solcher spannender, toller Platten. Und natürlich hier We Are Done von Purling Hills, Album der Woche beim Sunday Service. Dazu könnt ihr auch mehr nachlesen und nachhören auf der Homepage, wie immer unter sundayservice.de. So, weiter geht's mit The Velts, einer Band aus Irland, die auch ein neues Album haben, Wildflower Way betitelt. Darauf klingen sie, als ob man sie schon mal gehört hätte. Jeder Song irgendwie so ein bisschen bekannt, wahrscheinlich, weil sie einfach total viel klauen. Hört mal selbst rein. Hier kommt Paper Moon von The Velts. Is the bargain for the please. She Keeps Bees, ein Duo aus Brooklyn, New York, bestehend aus Jessica Larrabee, die singt, schreibt die Songs und spielt Gitarre und noch dabei am Schlagzeug als Produzent Andy LaPlante. Die beiden machen schon ziemlich langer Zeit Musik. Eigentlich habe ich die eher so im Lo-Fi-Eigenproduktion, sage ich mal, Umfeld so im Kopf gehabt. Die neue Platte, Eight Houses betitelt, ist eigentlich eine richtige Rockscheibe, also schon ein Tick lauter und schon manchmal auch ein Schlag in die Fresse, was die Songs betrifft. Eben gerade war Breezy zu hören von She Keeps Bees. Rivulets kennt ihr hoffentlich alle. Die Band um Nathan Amundson kommt aus, ich glaube, irgendwo Bloomington, Indianapolis. Hat eine neue EP veröffentlicht mit zwei Tracks drauf. Ein Titel davon heißt Ride on Molina. Molina in diesem Fall wahrscheinlich Jason Molina, der vor kurzem verstorbene Sänger von Songs Ohio und von der Electric Melodia Company. Und hier eine große Hommage von Nathan Amundson und seinen Mitstreitern von der Band Rivulets. Das ist auch der letzte Song hier beim Sunday Service. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder, wenn ihr möchtet, nächste Woche zur gleichen Uhrzeit. Hier also Rivulets mit Ride on Molina.